Wachstum und Beschäftigung. Die obigen Zitate beschließen einen Festaufsatz Thomas Mayers für das 10-jährige Jubiläum des Euro-Bargeldes. Nach einer pflichtschuldigen Verbeugung vor der europäischen Idee enthält dieser eine knackige Zusammenfassung der Geburtsfehler des Euro und der Risiken der heutigen Situation. Die Worte Wachstum und Beschäftigung kommen in dem Aufsatz nicht vor. Aus dem ganzen Kontext wird deutlich, dass jedenfalls für die Südländer die Wirkungen auf das eine wie auf das andere eher negativ waren. Für Deutschland wird immer wieder das Gegenteil behauptet, aber leider nicht mit belastbaren Zahlen. Zwar sagt der Leiter von McKinsey Deutschland, Frank Matern, wir verdanken dem Euro ein Drittel des Wachstums, aber das deutsche Wirtschaftswachstum war ja sowieso im Durchschnitt der Euro-Jahre recht bescheiden, und zudem zeigt die nähere Analyse, dass die McKinsey-Zahlen auf ungesicherten Annahmen beruhen, wie sich der Wechselkurs der D-Mark ohne Euro entwickelt hätte und wie diese den Außenhandel beeinflusst hätte. Das ist aber, mit Verlaub, Kaffeesatzleserei. Der Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandelsverbandes, Anton Börner, meint, die wirtschaftliche Bedeutung der gemeinsamen europäischen Währung für Deutschland werde überschätzt. Er sagt, wichtig ist für uns der freie Markt. Wir brauchen nicht zwingend die gleiche Währung. Wir können ohne den Euro leben. Und Mitte Januar 2012 äußerte Wolfgang Reitzle, Vorstandsvorsitzender der Linde AG, dass auch ein Austritt aus dem Euro, den er nicht wünscht, der deutschen Wirtschaft nicht schaden würde, eher im Gegenteil. Schon 5 Jahre später könnte Deutschland im Vergleich zu den asiatischen Wettbewerbern noch stärker dastehen. Eine wachsende Zahl deutscher Wirtschaftsführer scheint dieser Meinung zu sein. Aber es scheint noch nicht opportun, so etwas auch offen zu äußern.